und die Stadt. Für mich ist es nur weißer Verrat, weißer Verrat, weißer Verrat. Sie träumen von einem Multikulti-Staat, für mich ist das nur weißer Verrat. Das singt die Band mit dem interessanten Namen Lunikow-Verschwörung. Lunikow ist der Spitzname des Sängers, der früher bei Lanza gesungen hat und eben jetzt unter Lunikow-Verschwörung auftritt, Michael Regener. Lunikow ist wohl eine billige DDR-Wodka-Marke. Das Album ist von 2008 und das hat Michael Regener nach seiner Haftentlassung direkt schnell auf den Weg gebracht. Lanza sind ja, das ist ja einmalig dann in der deutschen Rechtsgeschichte, Ende der 90er, Anfang des neuen Jahrtausends, als rechte Musikband tatsächlich auch als terroristische Vereinigung eingestuft und dann verboten worden. Sagt der Mainzer Musikwissenschaftler Thorsten Hindrichs, der im weiten Feld zwischen rechter Popmusik und Nazi-Rock forscht. Den Stellenwert dieses Michael Regener, der seine Band nach einem billigen DDR-Wodka benannt hat, beschreibt er so. Er ist einer der Helden, auch wenn er musikalisch eigentlich eher das Klischee des tumben, musikalisch nicht besonders ausgefeilten Rechtsrocks RAC bedient. RAC, das steht für Rock Against Communism, Rock gegen Kommunismus. Das erinnert an antifaschistische Initiativen wie Rock gegen Rechts oder an die britische Bewegung Rock Against Racism. Die Assoziation ist kein Zufall, meint Thorsten Hindrichs, denn in der rechten Szene hat sich da doch auch eben beispielsweise über die autonomen Nationalisten in den letzten Jahren einiges getan, was so Styling und Dresscode angeht. Da trägt man durchaus das, was linke oder scheinbar linke antifaschistische Jugendliche auch tragen. Kapuzenpullis, alles in Schwarz, Palästinensertücher, Ohrringe, Tattoos, Piercings, alles, was auf den ersten Blick eher undeutsch ist. Bis hin zu inzwischen auch Übernahmen von Konzepten aus der Straight-Edge-Bewegung. Straight-Edge, das ist ursprünglich eine linke Jugendbewegung in der amerikanischen Hardcore-Punk-Szene. Auch hier also adaptieren junge rechtsradikale Codes und Motive des politischen Gegners. Thorsten Hindrichs beobachtet eine popkulturelle Modernisierung am rechten Rand und er sieht eine Art Jugendbewegung aus autonomen Nationalisten und freien Kameradschaften. Eine Bewegung, die bewusst auf Distanz zur NPD geht und eigene Stilistiken entwickelt. Unter anderem eben auch darüber, dass man sich scheinbar linker Codes bedient und die dann eben für sich in Anspruch nimmt und auch scheinbar nicht mit der rechten Ideologie vereinbarer Codes wie Amerikanismus, englische Sprache. Es gibt jede Menge Aufkleber wie Fuck Israel. Redensarten, Dresscodes und Symbole des politischen Gegners quasi entführen, sich aneignen und mit neuer Bedeutung aufladen. Diese Kulturtechnik erfreut sich gerade unter jungen Neonazis großer Beliebtheit. Das gilt auch für die Politisierung des scheinbar Unpolitischen. Eigentlich unpolitisch ist das berühmte Thema aus dem Rosaroten Panther, komponiert von Henry Mancini. Der erste Pink Panther-Film wird 1963 gedreht. Fast 50 Jahre vergehen, bis der Rosarote sich in einen braunen Panther verwandelt. Oder besser verwandelt wird. Vom nationalsozialistischen Untergrund, abgekürzt NSU. Die sogenannte Zwickauer Terrorzelle soll seit 1998 mindestens 9 Morde an meist türkischstämmigen Opfern begangen haben. Dazu hat das Trio ein Bekennervideo produziert, in dem eben genau diese so harmlose Trickfilmfigur zu sehen war, zur Musik von Henry Mancini. Also die Verwendung von einem auf den ersten Blick eher undeutschen Symbol wie Paulchen Panther ist zumindest in der jüngeren Vergangenheit in der rechten Szene gar nicht mal so ungewöhnlich. Denn je bekannter eine Figur, eine Melodie, ganz allgemein ein kulturelles Erzeugnis ist, desto leichter lässt es sich missbrauchen. Allgemein in Nazi-Subkulturen spielt Musik natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Auch im Zusammenhang mit diesem sogenannten nationalsozialistischen Untergrund scheint die Musik eine Rolle zu spielen. Immerhin gibt es ja mit diesem inzwischen berühmt-berüchtigten Dönerkiller-Song von Gigi und die braunen Stadtmusikanten so etwas wie ein Soundtrack zur Mordserie. Der Dönerkiller-Song steht auf dem Index. Im Internet kursierte er schon lange. Und er machte klar, wer wirklich hinter den angeblichen Dönermorden steckte. Nämlich Neonazis. Es wird ganz explizit auch auf diese Mordserie Bezug genommen. 9-mal hat er es schon getan, also auch die Zahl der Opfer. Traurig, aber wahr. Anders als ihre Vorgänger unter den Rechtsrockern der 90er Jahre, haben die neuen Nazis Grund zum Jubeln. Die verbale Gewalt ist umgeschlagen in reale Gewalt.